Swingtime mit Max Greger. Noch vor einem Monat hatte Max Greger in München auf der Bühne gestanden, gezeichnet von seiner Krankheit. Er litt seit längerem an Krebs. Max Greger war ein echter Münchner. Am 2. April 1926 wurde er im Stadtteil Giesing geboren. Als er 10 Jahre alt war, schenkte ihm sein Großvater ein Akkordeon. Der Grundstein für die Musikbegeisterung des Buben war gelegt. Eigentlich sollte Max die Metzgerei des Vaters übernehmen. Er aber studierte lieber Klarinette und Saxophon am Münchner Konservatorium. Als einer der ersten Deutschen spielte er nach dem Zweiten Weltkrieg in amerikanischen Offizierscasinos und wurde so zu einem Pionier der deutschen Swing- und Jazzszene jener Zeit. Kurz darauf gründete er das Max Greger Sextett. Die Sechs-Mann-Kapelle wuchs bald zu einer Big Band an, die bis Ende der 70er Jahre zum ZDF gehörte, wie die Mainzelmännchen. Obwohl seine Krankheit ihn zunehmend quälte, wollte Greger weiter Musik machen. Am 18. September war ein Auftritt in Böblingen geplant, mit seinem langjährigen Weggefährten, dem 4 Jahre älteren Kollegen Hugo Strasser. Vor 4 Wochen ging es Greger jedoch so schlecht, dass er sich in eine Klinik für Palliativmedizin in München begab. Dort ist er jetzt gestorben, nur 36 Tage nach seinem ebenso berühmten Kollegen James Last.